Laut dem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News fand am 16. Juni in den Gewässern um 5 Inseln im koreanischen Westmeer ein Seemanöver statt, das vom Kommando der 2. Flotte der südkoreanischen Marine geleitet wurde. Die Kriegsfanatiker, die von der ötlichen Provokation Nordkoreas an der nördlichen Grenzlinie reden, haben vor, unter Einsatz von Dutzenden Kriegsschiffen, einschließlich des ISIS-Zerstörers und mehr als 10 Flugzeugen, bis zum 18. Juni mehrere Übungen wie Scharfschussübungen gegen Luftziele und Kriegsschiffe durchzuführen. Zuvor am 15. Juni tritt das Inselverteidigungskommando im Nordwesten Südkoreas auf den Inseln wie Paengnyeong und Yeonpyeong mit der sogenannten Übung für Maßnahmen gegen kritische Situationen Kriegshetze.